La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la stand auf der Straße, wusste nicht mit wem ich da telefoniere. Keine Ahnung, ich fragte nicht, ich sprach einfach weiter, es war mir egal. Die Stimme wird wütend, ich sage ihr, ich lege auf, wenn sie mir nicht sofort sagen würde, wer sie ist, mit wem ich rede, mich interessiert es. Langsam immer mehr, dieses ganze Geheimtum ist nichts für mich.